bereit und meine Hochzeittafel fertig. Nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig. Mein Jesus redet von mir, Muster, um welche mich erfreut. Ich geh und so. Mein fettes Magen nieselt.